الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Liebe Geschwister, das ist Teil 5 إن شاء الله تعالى von der Aqida al-Wasitiyya, die Zusammenfassung. Und das ist يعني eine Zusammenfassung mit Erklärung بإذن الله عز وجل. Damit man nicht versteht, das ist die Zusammenfassung vom Text an sich. Nein, das ist eine Erklärung, aber eine zusammenfassende Erklärung zur Zusammenfassung von der Aqida al-Wasitiyya. Und lasst euch nicht täuschen, wenn ich sage Zusammenfassung, dass man sagt, es fehlt viel an Wissen. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala verteilt seine Versorgung, wie er möchte, und so unter seiner Versorgung ist das Wissen. Und er gibt davon, wen er will, wie viel er will, wann er will, wen er will, subhanahu wa ta'ala. Und es ist sehr wichtig, dass man dieses Wissen, was man hier lernt, und das wird inshallah ta'ala auch sehr viel Wissen sein, dass man dieses Wissen aufschreibt, wiederholt, verinnerlicht und verbreitet, wie Allah tabaraka ta'ala es herabgesandt hat und wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam es uns beigebracht hat und genauso wie die Sahaba radiallahu anhu, und dass man nicht abweicht und irgendeinen anderen Weg geht. Und ich will euch inshallah ta'ala nicht von einer schönen Aussage von einem Imam, und allgemein, das ist nicht nur von einem Imam, sondern von mehreren, wo sie sagten, die Ehre des Wissens hängt davon ab, von wem oder über was man spricht. Sharaf al-Ilm, Sharaf al-Ma'lum. Und deswegen sprechen wir hier über Allah. Und Allah ist der Allergrößte und Allerhöchste und der Ehrenvollste, subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wissen vom Tawhid. Deswegen hat dieses Wissen nochmal eine besondere Stellung, eine noch höhere Stellung. Obwohl jedes Wissen ist besonders und gewaltig und gut. Doch hier beschäftigst du dich, O Diener Allahs, O Dienerin Allahs, mit Allah, tabaraka wa ta'ala, deinen Herrn, deinen Schöpfer. Du lernst ihn kennen, wie er wirklich ist, subhanahu wa ta'ala. Durch seine Namen und seine Eigenschaften. Und so kannst du ihn erst anfangen zu fürchten. Allah tabaraka wa ta'ala sagt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wahrlich, nur die Ulama, die Wissenden, die Gelehrten fürchten Allah. Und Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Allah bezeugt, dass es keinen Ilah gibt außer er. Allah bezeugt, dass es keinen Ilah gibt außer ihm. Und die Malaika wa ulul ilmi qa'ima bil qist. Und die Ulama. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, dieser Vers in Surat Ali Imran reicht als Ehre, nach dem Wissen zu streben. Allahu Akbar. Möge Allah tabaraka ta'ala uns von den Rabbaniyun machen. Die Ulama, die dieses Wissen für Allah tabaraka wa ta'ala lernen, die dieses Wissen verinnerlichen für Allah tabaraka wa ta'ala, die dieses Wissen umsetzen für Allah tabaraka wa ta'ala und die es verbreiten für Allah tabaraka wa ta'ala und Allah tabaraka wa ta'ala treffen, und Allah ist mit ihnen zufrieden und er lässt sie in Firdaus al-A'la mit den Propheten und den Wahrhaftigen und den Shuhada und den Salihin eintreten ohne Strafe und ohne Abrechnung. Und dass er uns auch bewahrt vor der Grabstrafe und vor den Listen und den Kuffar und den Irreleitungen und Abweichungen vom Dien. Amin, ya Rabbil Alamin. Und wenn ich sage uns, ich meine uns alle, alle Muslime und unsere Nachkommenschaft und alle. Amin, ya Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir sind inshallah ta'ala an dem Punkt angekommen, wo wir uns die Frage stellen, wie wird der Iman von uns vollständig in Bezug auf die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala? Erstens, du musst bestätigen, alles was Allah tabaraka wa ta'ala für sich bestätigt hat im Koran und was der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam für seinen Herrn bestätigt hat. Yani, alles bestätigen, was im Koran bestätigt worden ist, wie Allah tabaraka wa ta'ala sich beschrieben hat und wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam ihm beschrieben hat, was authentisch überliefert worden ist. Zweitens, alle Namen Und die Eigenschaften sind die besten und schönsten und vollkommensten Namen und Eigenschaften Allahs. Walillahil Asma'ul Husna. Allah gehören die schönsten Namen auf der höchsten Stufe. Fad'uhu biha. Ruft ihn damit an. Yani, ruf ihn an. Wenn du willst, dass Allah sich dir erbarmt, dann sag, Ya Rahman, Ya Rahim, erbarme dich mir. Und so weiter. Für jeden Namen und für jede Situation und für jedes Verlangen gibt es, walillahi alhamd, einen Namen, inshallah, wo man diese Dua sprechen kann. Drittens, geehrte Geschwister, alle Namen, einschließlich die Eigenschaften, sind frei von allen Unvollkommenheiten und Mängeln. Denn das gehört auch zum Respekt Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Nicht nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala perfekt und vollkommen in seinen Namen, seinen Taten, in seinen Eigenschaften, in seinem Wesen ist, genauso wie perfekt er subhanahu wa ta'ala ist, wie er sich selbst beschrieben hat und wie sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, genauso ist das Gegenteil abzulehnen, dass Allah schwach ist und unvollkommen ist und so weiter. Viertens, liebe Geschwister, das Bestätigen des Namens und die Eigenschaft, die aus diesem Namen entspringt. Fünftens, die Bestätigung des Einflusses, die Auswirkung dessen, was aus diesem Namen und dieser Eigenschaft resultiert. Yani, Ar-Rahman und Ar-Rahim. Das sind zwei wunderschöne Namen von Allah Ta'ala. Die bestätigst du, weil Allah Azza wa Jal sie im Koran erwähnt hat. Und weil er alayhi salatu wassalam sie erwähnt hat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wie wir jeden Tag in Surat al-Fatiha, in jedem Gebet lesen. Der Alabama, der Barmherzige. Was verstehen wir aus diesen wunderschönen Namen? Wir verstehen, dass Allah der Alabama ist. Das ist der Name. Und dann entnehmen wir aus diesen Namen die Eigenschaft der Rahma. Und dann, barakallahu fikum, der Einfluss, die Auswirkung, dass Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman ist, die Eigenschaft der Rahma, der Barmherzigkeit, und er sich der Schöpfung, wen er will, wie er will, auf welche Art und Weise er will, erbarmt. Alayhi salatu wassalam sagte, Allah hat seine Rahma in 100 Teile geteilt. Eine davon hat er auf die Erde gesandt, womit die Schöpfung sich erbarmt. Subhanallah. Und den Rest hat er für Yawm al-Qiyamah gelassen, für seine gläubigen Diener. Allahu Akbar. Und ihr seht, barakallahu fikum, wie der Löwe mit seinem Tier umgeht. Wie der Stier mit seinem Tier umgeht. Wie die Mutter mit dem Kind und der Vater mit dem Kind und so weiter. Und wie man sich gegenseitig erbarmt und sanftmütig ist und so weiter. Allah hat diese Rahma auf diese Erde gelegt. Eine Rahma von 100. Und die restlichen sind für die Mu'minin am jüngsten Tag. Und genauso, liebe Geschwister, aus allen anderen Namen, wie wir bestätigen und eine Eigenschaft daraus resultiert, die wir wiederum bestätigen, welchen Einfluss sie hat. Es gibt Namen auch, das ist Punkt 5, die sind bindend. Wie der Name Al-Hay. Al-Hay heißt der Lebendige. So ist springend und bindend, dass aus dem Namen von Allah tabaraka wa ta'ala Al-Hay, wie Allah tabaraka wa ta'ala sagt, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Na'am, Alif Lam Mim, Allah ist der Hay Al-Qayyum. Und aus Hay, dieser Name Al-Hay, der Lebendige, entspringt bindend das Leben raus. Al-Hayat, das Leben. Na'am? Und darüber werden wir inshallah ta'ala über den Namen Al-Hayy Al-Qayyum noch später im Detail noch mehr reden. So, wir lernen eine Regel. Die Regel heißt, wir entziehen oder leiten von jedem Namen von Allah tabaraka wa ta'ala eine Eigenschaft ab. Aber nicht von den Eigenschaften einen Namen ab. Habt ihr verstanden? Nochmal. Jeder Name von den Namen Allahs, jeder Name von den Namen Allahs tabaraka wa ta'ala entspringt eine Eigenschaft. Aber nicht aus der Eigenschaft entspringt ein Name. Habt ihr verstanden? Wie der Name Al-Hayy, Allah ist der Lebendige. Und er, subhanahu wa ta'ala, hat die Eigenschaft des Lebens. Tayyib. Die Eigenschaft von dem Lebendigen ist die Eigenschaft des Lebens. Und er, subhanahu wa ta'ala, lässt leben und sterben. Tayyib. Und Allah hat zum Beispiel, nicht andersrum, yani wenn wir sagen, aus dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala entspringt eine Eigenschaft, aber nicht andersrum. Was heißt nicht andersrum? Yani nicht aus der Eigenschaft entspricht ein Name. Wie zum Beispiel, wa yamkurullah. Sie schmieden Listen und Allah subhanahu wa ta'ala schmiedet Listen. Wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Eigenschaften, dass er eine List schmiedet, dann geben wir ihm nicht den Namen der Lister oder so weiter, weil er sich selber den Namen nicht gegeben hat. Und in Bezug auf die List, Al-Makr, sagen die Ulama, es gibt zwei Arten von Al-Makr. Ich wollte eigentlich später darüber reden, aber ich kann das jetzt nicht so einfach stehen lassen. Al-Makr, Barakallahu fikum, es gibt Al-Makr, die List, die schlecht ist, das ist die Hinterhältigkeit, die mit Lüge und Verrat und so weiter zusammenhängt. Und es gibt die lobenswerte List, die Allah tabaraka ta'ala zugeschrieben wird. Denn wir haben bis jetzt bestimmte Regeln gelernt. Und die wollen wir inshallah ta'ala nochmal kurz wiederholen. Jede Eigenschaft, jeder Name von Allah tabaraka wa ta'ala ist vollkommen, perfekt, ohne Mangel. Subhanahu wa ta'ala. Allah ist gerecht. Wenn Allah tabaraka ta'ala sagt, wa yamkurullah, sie schmieden Listen, und Allah schmiedet List. Yani so sagen sie, wenn der Ungerechte Unrecht tut, der Kafir, die schmieden List gegen den Islam, zum Beispiel, und wollen den Islam zerstören und die Muslime und den Menschen Unheil bringen, so Allah tabaraka ta'ala ist über ihre List. Und Allah azza wa jal schmiedet die List gegen sie, indem er ihre Pläne und ihre Falschheiten gegen sie am Schluss zurückbringt. Das ist die List und das ist die lobenswerte List. Habt ihr verstanden? Weil es im Allah tabaraka ta'ala in Bezug ist, dass Allah nicht ungerecht ist und Allah vollkommen ist. Denn Allah azza wa jal tut kein Unrecht. Und Allah tabaraka wa ta'ala tut nichts, außer es hat einen Sinn. Und es ist ein vollkommener Sinn. Und es ist mit vollkommener Gerechtigkeit und Richtigkeit. Und wie gesagt, ohne Mängel. Subhanahu wa ta'ala. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen und lernen. Und wer diese Regeln beachtet und weiß, dass Allah ta'ala perfekt in seinem Wesen, in seinen Taten, in seinen Eigenschaften subhanahu wa ta'ala ist, dann weiß er, egal welche Eigenschaft Allah hat und egal welche Eigenschaft Allah erwähnt, es ist immer perfekt und vollkommen. Allah tut nicht ungerecht. Allah ist perfekt, rein subhanahu wa ta'ala. Na'am. Habt ihr verstanden? Also nochmal, die Regel heißt, aus dem vollkommenen und wunderschönen Namen Allah subhanahu wa ta'ala leiten wir eine Eigenschaft raus, aber nicht von den Eigenschaften leiten wir einen Namen raus. Na'am. Nächste Thema sind die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Bestätigung und die Ablehnung. Die Eigenschaften Allahs in Bezug auf die Bestätigung und Ablehnung. So teilen wir es in zwei. Wir sagen, es gibt As-Sifat As-Thubutiyya und es gibt As-Sifat As-Silbiyya. Ich erwähne diese Begriffe. Wer möchte, kann sie aufschreiben auf Arabisch. Wer nicht, ist kein Problem. Man kann sie auch auf Deutsch nehmen. Wichtig ist, dass du verstehst, was gemeint ist. As-Sifat As-Thubutiyya sind die Eigenschaften, die wir Allah tabaraka wa ta'ala zuschreiben, die Allah tabaraka wa ta'ala selber für sich bestätigt hat, oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam, wie das Leben, das Allwissen, die Kraft, die Macht und so weiter. Und genauso As-Sifat As-Silbiyya sind die Sifat, die Eigenschaften, die Allah tabaraka wa ta'ala von sich selbst abgelehnt hat oder sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam abgelehnt haben, wo alaihi salatu wasallam abgelehnt hat in Bezug auf Allah tabaraka wa ta'ala. Wie zum Beispiel, dass Allah tabaraka wa ta'ala schwach ist. oder müde ist oder ungerecht ist. طيب, denn Allah تبارك وتعالى sagt: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا in Surah Al-Kahf. Und dein Herr tut keinem Unrecht. So lehnen wir jetzt in Bezug auf das Sifat al-Silbiya, so lehnen wir die Eigenschaft der Ungerechtigkeit ab und bestätigen und sind verpflichtet, die Eigenschaft der Gerechtigkeit, das Gegenteil von Adh-Dhulm ist die Gerechtigkeit, die Eigenschaft der Gerechtigkeit Allah tabarak wa ta'ala zuzuschreiben. Denn Allah Azza wa Jal sagt: Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Subhanallah. Allah befiehlt: Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Allah gebietet die Gerechtigkeit und die Güte und verbietet das Schlechte und das Sündhaftige, die Übertretung, die Ungerechtigkeit. Habt ihr verstanden? Genauso, ein anderes Beispiel. Allah ist der Allstärkste. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Stärkste. So bestätigen wir, dass Allah die Macht zu alles hat und lehnen gleichzeitig das Gegenteil ab, dass Allah schwach und unfähig ist. Allah ist der Schönste. Subhanahu wa ta'ala, der Gute, subhanahu wa ta'ala, so lehnen wir ab das Gegenteil. Habt ihr verstanden, wie das gemeint ist mit Sifat al-Thubutiyya und Sifat al-Silbiyya? Nein. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich al-Sifat bi-i'tibar al-Dawam wal-Huduth. Das heißt, die Sifat, die ständig sind, und die Sifat, die mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala zusammenhängen. So teilen wir das wiederum in zwei. As-Sifat al-Da'ima und As-Sifat al-Fi'liya. Yani As-Sifat al-Muta'alliqa bil-Mashi'ah. طيب, As-Sifat al-Da'ima au As-Sifat al-Dhatiyya sind die Eigenschaften, die bindend an Allah tabarak wa ta'ala gebunden sind, von seinem Wesen sind, wie das Sprechen, das Allwissen, die Allfähigkeit und so weiter. Diese Sifat al-Da'ima nennt man auch Sifat al-Dhatiyya, die Eigenschaft seines Wesens. Und dann gibt es die Sifat, die mit seinem Willen zusammenhängen, die man auch Sifat al-Fi'liyya nennt. As-Sifat al-Fi'liyya, yani die Eigenschaften in Bezug auf seine Taten. Was heißt das? Von Sifat al-Fi'liyya, die Taten, wann Allah will, kommt er herab. Und Allah kommt jeden Tag im letzten Drittel der Nacht herab zu ihm, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, auf die Art und Weise, wie es ihm subhanahu wa ta'ala gebührt, wie es authentisch überliefert worden ist von Abu Huraira, aber dazu später. Habt ihr verstanden? Und dann gibt es Sifat dhatiyya fi'liyya, yani sie sind in Bezug auf sein Wesen und in Bezug auf seinem Willen. Wie das Reden. Das Reden. Allah tabarak wa ta'ala hat diese Eigenschaft des Redens in Bezug auf sein Wesen. طيب, das ist von einer Sicht. Aber Allah tabarak wa ta'ala redet mit wem er will, wann er will, auf welche Art und Weise er will. Und das ist in Bezug auf Sifat al-Fi'liyya. Habt ihr verstanden? Ar-Rahma. Allah hat diese Eigenschaft, Ar-Rahma. Das ist eine Sifat dhatiyya in Bezug auf sein Wesen. Die ist immer vorhanden. Aber Allah tabaraka wa ta'ala erbarmt sich, wen er will, wann er will, auf welche Art und Weise er will. Das ist Sifat al-Fi'liyya. Die hängt dazu zusammen mit seinem Willen. Habt ihr verstanden? Wie wenn man sagt, Sifat al-Fi'liyya ist, wenn Allah will, straft er diese Person. Wann er will, wie er will, auf welche Art und Weise. Habt ihr verstanden? Allah ist der Allerbarmer, der Barmherzige, der Allerbarmer, Azza wa Jal. Er selber hat die Eigenschaft, er selbst ist Ar-Rahman. Und diese Rahma ist mit ihm gebunden. Aber Allah, tabaraka wa ta'ala, erbarmt sich, wen er will, wann er will, auf welche Art und Weise er will. Wie Allah tabarak wa ta'ala selber sagt, er straft, wen er will. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala straft wen er will, vergibt wen er will und erbarmt sich wen er will. Na'am. Habt ihr das verstanden? Alhamdulillah. Und wir stoppen inshallah ta'ala hier. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alles, was ich am Richtigen gesagt habe, dann nur durch die Hilfe Allahs. Und alles, was ich am Falschen gesagt habe, das von mir und Shaitan. Und das war nicht beabsichtigt, sondern ein Fehler der Zunge. Möge Allah tabaraka wa ta'ala mir und euch vergeben. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.